Nach Veronica eben die Righteous Brothers, die Nachfolgesingle zu ihrem größten Hit. Den gibt's nachher in der zweiten Stunde natürlich auch. Aufgenommen im Januar 1965, Just Once in My Life. Die Righteous Brothers waren die beiden Sänger Bobby Hatfield und Bill Medley. Sie gelten als die typischen Vertreter des sogenannten Blue-Eyed Soul, also Weiße, die mit so viel Soul und Inbrunst singen und auch so klingen wie Schwarze. Zu dieser Zeit, 1964, 65, 66, war der Wall of Sound Phil Spectors voll entwickelt. Er nahm fast nur noch in den Gold Star Studios in Los Angeles auf, beschäftigte immer dieselben Musiker, die allerbesten der Westküste. Hall Blaine, Schlagzeug, Leon Russell, Klavier, Glenn Campbell, Gitarre, Carole Kaye, E-Bass, Sonny Bono war auch immer mit dabei, damals Ehemann von Cher. Dazu Jack Nitzsche als Arrangeur. Insgesamt nannte man die auch die Wrecking Crew, weil sie anfangs von den seriösen Jazz- und Klassikmusikern mit Argwohn betrachtet wurden, dass sie sich als so tolle Profimusiker solch einem wie Phil Spector unterordneten, der bewusst nur für die Hitparaden produzierte und damit aber ja auch Erfolg hatte. In England waren auch die Beatles beeindruckt. Paul McCartney hat mal River Deep Mountain High als seine Lieblingsplatte aller Zeiten bezeichnet. Gar nicht einverstanden war allerdings, als John Lennon Phil Spector bat, die unterproduzierten Live-Sessions-Songs zum Let It Be-Film aufzupeppen. Und das machte er dann auch mit Streichern und Chor zum Missfallen McCartneys. In den USA wurde das Stück sogar eine Nummer 1, ausgekoppelt aus dem letzten Beatles-Album Let It Be, produziert also letztendlich von Phil Spector im Frühjahr 1970, The Long and Winding Road.